hier seit irgendwie seit 9 Stunden, testen wir gerade, ob die Mikros funktionieren. Aber ich finde die Atmosphäre, was sagst du zur Atmosphäre? Wir haben so einen lauen Sommerregen. Bis eben war sie gut, die Atmosphäre, in meinem Kopf. Und ich habe Gags parat gehabt, Sprüche auf Lager gehabt, habe mich hochgespielt ein bisschen. Und jetzt, und dann testen wir 8 Stunden die Mikrofone. Die Tür, warum ist die Tür so weit offen? Mach die Tür mal bitte zu. Okay, das jetzt. Boah, ist die Klischeetür der Welt. Ja, nochmal. Ja. Wenn er jetzt ein Hörspiel produziert, wo viele knarrschende, nirgendwo kommen so viele knarrschende Türen drin vor wie in Hörspielen. Wenn ihr eine braucht, habt ihr sie jetzt auf Band. Wir hören Kohlensäure. Ah, okay. Wir hören Florentin, okay, der wieder ein bisschen dicker geworden ist. Er ist gerade vor mir, im breitbeinig, und hat sich gerade bekleckert. Von oben bis unten. Ein Bild für die Götter. Sie hören das Podcast-UFO. Ausgabe 59. Wir garantieren Spaß, Spannung und Abenteuer. Mein Name ist Florentin, das Fun steht für Spaß. Wir sind jetzt hier und wir geben jetzt Gas. Nach mir am Mike ist der Stefan mit der geilen Show. Wir sind ein Podcast, das ist kein Radio. Mein Name ist Stefan, das Fun steht für Spaß. Die Sonne scheint auf das grüne Gras. Das Wetter ist heute nicht ganz so toll, aber ich bin zuversichtlich, das wird schon noch. Es ich reime nicht mehr. Warum auch? Ja. Wicke, wicke, wicke, wah. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu dieser neuen Ausgabe des Podcasts UFO, Folge 59. Mein Gott, die 60 steht vor der Tür. Ab 60 Podcast-Folgen, da fängt der Spaß richtig an. Und Patreon klingelt in unseren Portemonnaies. Wir machen die Säcke auf, die Taler rasseln nur so hinein. Und mit mehr Erfahrung sind wir vielleicht auch so gut wie anderen Gästeliste, Geisterbahn, Radio Nukulalala. Oder dieser neue Podcast auf Spotify. Mit Seiko Free. Also, oh. When the beating of the heart echoes the beating of the drums. It is a song of angry people who will come. Nein. Bis dahin. Nein. Wir waren schon viel weiter. Ist einfach ein Toe-Tipper, sagt man in Amerika. Da muss man einfach mittippen. Ist einfach ein guter Song. Und falsch mitsingen vor allem. Mit Fantasie-Englisch. Wie geht's dir, Florentin? Ach, mir geht's tatsächlich sehr schlecht. Echt? Mir geht's sehr schlecht. Wir sind gerade Fans begegnet tatsächlich. Und es ist toll, es ist immer schön, Fans zu begegnen. Aber es gibt so eine gewisse dramaturgische Narrative, die sich durch ein Leben zieht, dass man Fans immer in unangenehmen Situationen. Ich frage mich gerade Folgendes. Trifft. Warum genau fandest du die Situation so unangenehm? Weil offensichtlich hat jemand dich erkannt aufgrund deines Podcasts. Ich laufe daneben, aber sie wollte nur ein Foto mit dir machen. Ja. Weil sie dachte, ja gut, den Freund von ihm lassen wir mal links irgendwie stehen. Fügen wir dieses Grand Puzzle der Awkwardness, fügen wir es Stück für Stück zusammen. Du kannst nicht einfach Grand sagen und hoffen, dass es irgendwie wertiger klingt. Ja. Auf jeden Fall wollte sie kein Foto machen, sondern so ein Video. Ja, ich bin ein erfahrener Publicity-Typ, PR ist mein Leben, aber mit Videos bin ich noch selten konfrontiert worden. Ich kenne oft, dass man sagt, hey, hast du nicht Bock, ein Foto zu machen? Und was ich tatsächlich gemacht habe am Wochenende, was das Lustigste ist, was ich jemals gemacht habe, wo ich mich so stolz drauf finde auf diesen Gag, ist, da kam so ein Typ schon ein bisschen betrunken auf mich zu und meinte so, hey, du bist doch Florentin vom Niemagazin, hey, wie geil hier. Und ich hole mein Handy raus und sage, ja, willst du ein Foto? Ja, okay, klar. Und dann kommt der Typ, der neben mir stand, den ich kannte, hat einen Arm um ihn gelegt und ich habe ein Foto von den beiden gemacht, von dem Typen. Er mega verwirrt. Mega freundlich, mega lächelnd in die Kamera. Bis er merkt, Moment mal. Und dann, ja, kann ich deine E-Mail-Adresse haben, schick ihm das Bild, nur der ist nicht drauf. Finde ich echt lustig, aber man muss mal drauf achten. Leute sind wirklich, in dem Moment, in dem ein Handy gezückt wird mit der Intention des Fotografieren, sind die paralysiert. Du könntest wirklich, wenn du zu einem Star gehst und sagst, hey, kann ich ein Foto haben? Und der macht nur ein Foto von dir. Sobald er sein Handy rausholt, hörst du auf nachzudenken und du posierst nur noch. Einfach das ist wie, wenn Mikrofone an sind oder Kameras an sind. Du hörst auf nachzudenken. Du bist so eine Stage-Persona. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Ding, wenn du einfach eine Kamera, wenn du weißt, irgendwas nimmt dich gerade auf, irgendwas nimmt gerade den Moment und verbreitet den irgendwie in die Zukunft noch 10 Millionen Mal möglicherweise. Aber dann bist du einfach anders. Die Leute wissen sehr gut damit umzugehen, fotografiert zu werden, weil man das häufig wird. Und die wissen, die sind einfach sofort im, oh Gott, ich muss gut aussehen Modus und schalten ihr Gehirn komplett aus. Ich habe, glaube ich, die Story schon mal erzählt, aber ist mir egal, dass ich beim Abi-Ball meines vorherigen Jahrgangs Fotos machen sollte von den ganzen Pärchen. Und irgendwann hat es mich total gelangweilt und ich habe dann einfach angefangen, denen einfach komplett bescheuerte Anweisungen zu geben. Irgendwie, ja, nimm mal die Brille ab, ja, dreh dich mal um, nimm mal den einen Arm nach oben. oben komplett willkürliche Sachen. Das haben die Dreh dich mal um, geh mal aus dem Bild kurz. Wirklich, so, das haben die alles gnadenlos gemacht. Dreh ich mal um, mal eins von hinten, mal beide Arme in die Höhe, mal nur einen Arm in die Höhe bitte, setz mal die Brille von ihm auf, dreht euch mal um. Die machen schneid alles. Mal einen Arm ab, komplett einfach. Ich glaube wirklich, aber von der Hierarchie steht der Fotograf noch eins über dem Führer. Was der Fotograf macht, machen die Leute. Vielleicht hat der Führer ja auch irgendwann einfach hinter sich, was man jetzt nicht mehr sieht auf den modernen, auf den alten Fotografien, einfach so eine große Kamera gehabt. Einfach so eine große Kisscam einfach die ganze Zeit. Und alle hatten Angst halt, hoffentlich trifft es nicht mich. Und dann mache ich einfach, was der Fotograf sagt. Und eigentlich ist Hitler die ganze Zeit nur vor so einer großen Videowand, wo Leute Angst haben, in Sicherheit gezogen zu werden. Ich frage mich, kann gut sein. Ich meine, da gibt es wahnsinnig viele Sketche drüber und es wurde schon unglaublich oft bearbeitet, das Thema Zweiter Weltkrieg. Aber ich finde es trotzdem immer noch lustig, diese Idee, dass so bitterböse Menschen wie Adolf Hitler, bitterböse. Bitterböse. Steht so eigentlich auch im Wikipedia-Artikel. Der bitterböse. Der freche Haudegen. Adolfo. Der Frechdachs Himmler. Ich finde, bei Adolf macht das auch ganz, so ganz schwer, so tragend. Wenn irgendwie Rodolfo hieß oder so, einfach so ein Namen. Oder Mark. Marco oder einfach so Marvin. Einfach so ein Name, wo man denkt, ja, ach, ich kenne Marvins, die sind alle, manche sind nett von denen, aber Adolf ist halt wirklich auch jetzt so das Grundböse einfach. Ja. Aber ich frage mich da auch mal so, wie da so Marketing-Meetings ausgesehen haben, weil die haben einen großen Marketing-Apparat. Ich glaube, da gab es, ja. Ich weiß, aber auch so mit dem Hitlergruß und mit den Totenköpfen auf den SS-Uniformen und so, dass man sich da wirklich zusammensetzt und Sachen macht. Und sagt, wie wär's? Also was waren die verworfenen Ideen für einen Hitlergruß? Dass jemand irgendwie Thumbs up oder Peace-Zeichen oder irgendwie sowas in der Richtung, man sagt, nee. Ja, oder auch fürs Hakenkreuz, auf die ersten Logos, was war davor? Ja, war irgendwie, Blume? Weiß ich nicht, ja, oder das Uber-Logo einfach 1:1, man weiß es nicht genau. Oder so eine Biene. Aber es hätte auch sein können, dass irgendwann, möchtest du nochmal Biene sagen einfach? Ich würde so sagen noch ein paar Mal Biene. Ich fand das echt lustig, die Vorstellung, dass du wirklich so ganz archaische, krude, kryptische Runen und dann so eine fröhliche Biene. Und so, wessen Idee war die Biene? Und dann so ein offensichtlich schwuler Nazi. Genau. So. In so einer pinken Uniform. Ja, genau. Sorry, ich wollte ein bisschen Farbe reinbringen. Ein bisschen Farbe und ich meine, wir stechen ja andere Leute. Nein, so tun ich. Wir nicht. So wie ich. Die Stechenidee haben wir auch verworfen, Maurizio. Nee, aber es hätte ja durchaus sein können, dass Hitler während seiner aktiven Zeit noch stirbt. Und dann hätten die den Hitler-Gruß, weil alle sagen, gut, so begrüßen wir halt unseren Führer. Dann kommt der Nachfolger. Ja. Zum Beispiel René. Heil René. René Himmler. Ja. Mann! Oh, Gehirn, warum hast du mich verlassen? Scheiße! Fuck you! Jeder Name wäre besser gewesen. Außer Hitler. Hitler ja, noch das ist sprichwörtlich Müller einfach. Ja, sagen. Ja. Das wäre besser gewesen als Himmler. Okay. Es hätte ja durchaus sein können, dass er wirklich stirbt. Und dann hätte man sagen können: oh, gut, René Müller ist jetzt der Nachfolger, gewählt vom Volk. Für einen Diktator oder nicht. Oder auch nicht. Je nachdem, ist wie sie egal. Bock haben. Naja, haben schon Bock auf Demokratie? Nee. Nö. Und dann sagen einfach alle Heil Müller oder Heil René. Wie sind wir eigentlich aufs Thema Diktatur und Hitler gekommen? Ach ja, unsere Fans haben ach uns ja, angesprochen. Ach ja, Podcast-UFO. Genau. Folge und, 59. Wollten Video von uns machen, was schon mal unangenehm ist, weil wenn jemand ein Handy auf dich richtet, weißt du nie, wann jetzt wirklich gefilmt wird und wann nicht. Was auch echt eine Forderung ist. Ich finde es schon seltsam, ich finde es schon schwierig, einen Prominenten anzusprechen, können wir mal ein Foto machen. Und zu sagen, ich bin nicht drauf, ich will nur ein Video von dir, dann die Kamera in die Fresse halten. Da gehört schon sehr viel dazu, auch was man von dir erwartet, irgendwie so. Anscheinend hatten die ein Bild von dir, dass du sehr nahbar bist. Ja, das ist auch komisch, so von wegen, ich bin kein Fan von dir, aber ich kenne jemanden, deswegen will ich einfach nur ein Foto von dir, ohne eine andere Person. Dann stehst du da wie der letzte Depp, weil normalerweise kannst du irgendwie den Fan in den Arm nehmen oder so, oder irgendwie gehst du da rumalbern und so, aber du stehst da einfach nur da auf dem Lidl-Parkplatz und denkst dir, wow. Exakt, Lidl-Parkplatz und dramaturgisch war auch wichtig zu erwähnen, dass ein Zaun. Also wir haben die Abkürzung genommen, wir gehen den Weg öfter. Es geht quasi um so eine Ecke herum. Man kann diese Ecke abkürzen, diesen 90-Grad-Winkel, indem man quer im 45-Grad-Winkel über den Lidl-Parkplatz läuft. Mhm. So, rechts. Und dann, die sind aber den anderen Weg rumgegangen. Weil wir liefern die Gesten als GIF nach, keine Ahnung. Ja, ich male es euch mal auch auf, irgendwie mit Paint. Und dann trennt uns ein Zaun. Weswegen das auch so ein bisschen schwierig war, weil das Handy halt so durch den Zaun friemeln musste. Und man wusste, das war eine ganz interessante eigentlich. Situation, weil man nicht wusste, wer außerhalb und wer innerhalb war. Es war einfach nur ein Zaun und das hierarchische Verhältnis. Ne? Weil sie haben dann so gewunken, hey Florentin, dann bin ich zum Zaun gegangen, so wie so ein Affe im Gehege, ja, und nicht andersrum. Also diese Hierarchie war ganz fein, ganz fein definiert. Hatte ich mal als, vor ein paar Wochen hatte ich so die Idee für eine ganz, ganz tiefgreifende, nachdenkliche Zeichnung von mir, wo ich mir dachte, sollte ich vielleicht das Metier wechseln in Richtung Philosophie eher. Und habe, wo man hauptsächlich und habe gedacht, mit Zeichnungen arbeitet. Und habe gedacht, man malt die Weltkugel und ein bisschen größer da drauf ist ein großes Gehege. Man sieht einen großen Zaun. Da drin steht ein Tier. Und dann wird die Weltkugel immer kleiner, das Gehege bleibt aber groß. Und irgendwann ist das Gehege größer als die Welt darum herum. Das heißt, wenn ein Mensch daneben steht, ist er irgendwann augenscheinlich im Gehege. Weil irgendwann, wenn das... Ich meine, das mache ich euch auch auf. Was ist die Aussage davon? Das, wer beobachtet hier eigentlich wen? Das ist die Aussage. Aber ein Künstler sollte seine Werke nicht erklären. Das ist gut. Und auf jeden Fall standen wir dann auf beiden Seiten dieses Zauns. Und dann, ich wusste schon, dass die Situation kommen wird, dass es irgendwann heißt, ja, okay, ciao, was geht, macht's gut. Und wir einfach beide in die gleiche Richtung laufen, nur der Zaun trennt uns noch und wir laufen einfach nebeneinander her. Bis der Zaun jedoch aufhört, wie in so einem Film. Und dann greifen wir uns einfach an. Wie, genau, wie in so einem Film, wo man neben dem bellenden Hund langläuft und irgendwie so Simpsons-Folge quasi. Und den Hund auslacht, dass er eigentlich beißen kann. Genau, und dann ist der Zaun plötzlich ein Loch und dann kommt er da raus. Und dann, genau sowas auch. Und dann hat der Zaun aufgehört und wir sind einfach noch bestimmt Kilometer lang in die gleiche Richtung gelaufen. Nein, aber das waren sehr, sehr nette Leute. Tolle Conny Gespräche und geführt. David oder Daniel oder sowas. Fantastisch, tolle Leute. Vielen Dank, die uns auch auf Patreon unterstützen. Falls ihr auch mal von uns öffentlich beleidigt und im Podcast diffamiert werden wollt, dann einfach auf patreon.com/ und das 10 Podcast Euro, 10 Euro. Leider falsch geschrieben. Vielen Dank an Stefan Titzer an der Stelle. Das Podcast uft. Einfach da nochmal hinklicken und uns ein paar Dollar da lassen. Das finde ich auch übrigens mal lustig. Selten sieht man in Logos Schreibfehler. Ja, einfach so, wo man denkt, wo so viele Instanzen dazwischen sein müssen eigentlich, dass da keine Rechtschreibfehler erlaubt sind. Wie auf dem Shell-Logo, wenn einfach dann Shelp oder so steht. Wo man auch denkt, Leute, da hätte irgendwer hätte es auf einmal auffallen sollen. Aber die Welt schenkt, genau. Vielleicht heißt es eigentlich Schelo. Die konnten einfach nur nicht mehr zurückholen. Dann sagt, Schelk. Ja, aber wie gesagt, die Welt hilft einem da auch nicht irgendwie. Die gibt da nicht mal einen Gag und dann steht da irgendwo mal Shell, Kuh oder so. Nö, da nee, muss man ist überall steht Shell. Muss man sich selber. Die Gags muss man immer selber drauf kommen. Wir haben angesprochen, letzte Woche waren wir in Amerika und ich weiß nicht, ob du beobachtest an dir, dass du noch... ich kann immer noch nicht essen. Ja genau, wie du an dir beobachtest, dass du manche Behaviorismen übernimmst in den Alltag und übernimmst in den Alltag. Und ich muss tatsächlich sagen, das Einzige, was ich aus Amerika mitgenommen habe, waren ersten 16 Kilo Pfefferminz M&Ms. Bei mir war es dieser große Finger, den ich beim Baseball hatte, mit dem ich jeden Tag rumlaufe. Das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe. Und alles wird automatisch interessant, wenn du es mit so einem Finger anschaust. Normalerweise stehst du vor deinem Fisch onanierend und es ist irgendwie ein bisschen beklemmt, aber sobald du diesen Finger in der Hand hast, wird es zu einem zelebrativen Ereignis. Ja, alles. Vor allem auch, wenn du dann langweilst, weil die meiste Zeit, muss man ja sagen, sitzt man beim Baseballspiel relativ gelangweilt, überlegt sich, was kann ich jetzt zu essen holen gehen, das Spiel ist komplett, läuft einfach seit 18.000 Innings, du weißt nicht mehr, was Innings sind. Und dann hast du halt diese große Hand. Und man sieht es ja eigentlich nur in Bildern, wo man dann die exzessiv hochhält und sagt, wow, und schreit. Aber die meiste Zeit sitzt man so ja nicht beim Baseballspiel. Die meiste Zeit sitzt man so, dass sie einfach so locker an einem runterhängt, wie man halt sitzt normal. Oder so Arme verschränkt. Und sagt einfach so, gelangweilt auch so, die ist ja auch nicht so ganz so fest, sondern dann hängt sie einfach so runter, so einfach so schlaff. Und dann sitzt man da einfach so. Und es ist einfach so, ja. Und man zeigt auch nirgendwo hin, obwohl diese Geste halt so ausladend ist. Ja, genau. Ja. Ich finde es interessant, wie sich das entwickelt hat, dass dieser Finger sich als Jubelgeste durchgesetzt hat. Niemand jubelt mit dem Finger. Dass man gesagt hat, ey, das ist so geil, aber wenn ich noch eine größere Hand hätte, wäre es noch viel geiler, der Finger. Ja. Und dann ist irgendjemand auf die gekommen. Ja, wo wären wir bei Hitler? Diese Geste... Die also jetzt, mit so einem Schaumhandschuh, mache, der Hitlergruß. Mit dem großen Schaumhandschuh, aber einfach so, aber auch nur der Zeigefinger. Aber das ist doch eine gute, guter Zusatz für unseren Sketch, dass man auch den Hitlergruß durch so einen Schaumhandschuh verstärkt, der dann den Hitlergruß zeigt, so in Orange. Wusstest du, dass man stottert, weil man Angst hat davor, das Wort falsch auszusprechen und dadurch im Kopf überlegt, wie man das Wort umschreiben könnte oder... sich Mühe gibt, es richtig auszusprechen und daran scheitert man, weil der Automatismus Sprechen wird dann einfach lahmgelegt und dann fängst du an zu stottern. Das stimmt. Was mir auch auffällt, ist, dass manche Worte einfach nicht richtig aussprechbar sind, wie zum Beispiel Authentizität. Puh, weil man immer, bei mir ist es so, Authentizität. Das ist so ein klassischer Versprecher, dass ich immer schon, wenn ich merke, oh, in 17 Sätzen kommt das Wort Authentizität, dass ich dann immer schon denke, okay, gleich kommt's und es dann jedes Mal einfach verhauen mit Anlauf. Verhauen. Bei mir ist der Name tatsächlich. Also Leute denken, ich heiße Stefan Fafafan. Was hältst du eigentlich? Ist nicht so ein guter Gag. Freudsche Versprecher, ist das für dich ein Thema? Freud hatte ja vor ein paar Wochen Geburtstag. Nochmal, alles Gute zum Geburtstag, fickt deine Mutter. Alles Gute zum Geburtstag. Perversion ist vielleicht nochmal. Alles Gute, lieber Sigmund. Du bist doch auch schon völlig durch. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, fahrlos. Und zwar saßen wir in New York im Taxi und wollte ich eigentlich wie fragen... Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Homosexuell. An alle Phase. Ja, ich bin raus. Wir saßen in New York in einem Taxi und wir hatten kein Geld mehr. Und ich wollte nachfragen, ob man in Cash bezahlen kann. Und dann habe ich gefragt, can we pay in Crash? Ich habe Crash gesagt. Can you pay in Crash? Und da dachte ich mir, okay, sofort das ist doch so ein... Handbremse gezogen. Crash? What the fuck? What the fuck? Did you study psychology? Because that was a pretty textbook example of a slip of the tongue. Und dann wolltest du sagen, freudscher Versprecher, aber du kennst, glaube ich, den Term nicht richtig, ne? Slip of the tongue, sagt man. Aber da kommt das Wort Freud, aber nicht von dem Vornamen. Das ist ein Sternchen. Man macht dann immer so mit der Hand so ein Sternchen auch in die Luft. Aber klassisches Beispiel für einen freudschen Versprecher kann man jetzt natürlich psychoanalytisch analysieren, von wegen ich hatte Angst davor, dass wir einen Unfall bauen oder ich wollte unterbewusst, dass wir einen Unfall bauen, um damit jetzt ich eine endlich geile, geilere Geschichte zu erzählen und, zu können. Genau. Oder dich loszuwerden, um endlich aus dieser libidinösen die Chance, dass ich sterbe bei einem Unfall und du nicht, ist relativ gering. Nein. Nee, du saßt auf der linken Seite und links hinten ist man am sichersten, weil der Fahrer in einer Unfallsituation reflexartig seine Seite des Autos schützt und somit bist du links hinten, bist du sicherer und der rechts vorne hat komplett verloren erstmal. Also die Kinder auf dem Kindersitz kommen komplett, die sind so gut wie tot, kannst das Grab schon mal schaufeln und rechts hinten hast du eigentlich auch einen verloren. Den Kindersarg schon mal schreinern lassen. Ich finde aber, man sollte immer einen Kindersarg schreinern. Bereit, auch in seiner Wohnung einfach bereithalten. Einfach mal, man weiß nie. Wo ich nochmal zur Diskussion kommen wollte, ich habe dir geraten zu einem Koffer, wo wir gerade in Wohnung aufbewahren waren, weil du den nicht... Du wolltest ja keinen Koffer kaufen, weil du ihn nicht in der Wohnung lagern wolltest, weil du sagst, nimm Platz weg. Meine Argumentation war, in dem Koffer ist aber nichts drin. Der verdrängt nicht viel Luft. Du kannst ihn befüllen mit Dingen. Aber gerade weil nichts drin ist, nimmt er so viel Platz weg. Ich weiß nicht, warum aber du dieses Konzept nicht verstehst. Demnach kannst du auch keinen Schrank in dein Zimmer stellen, weil da so viel Platz wegnimmt, aber weil da nichts ja drin Sachen ist. Drin. In den Koffer kannst du auch Dinge reinmachen. Was tust reinmachen. Du denn, wenn du nicht im Urlaub bist, in deinen scheiß Koffer? Zum Beispiel den großen Handschuh, den du aus deiner USA-Reise mitgebracht hast. Den habe ich Beispiel immer an. Den großen Baseballschläger, den du dir gekauft hast, weil du ein scheiß Fehlkaufproblem hast, in dem 1-Euro-Shop. Dann zum Beispiel den großen Football, der mittlerweile kaputt ist und auch schon weg wahrscheinlich. Und auf dem Dach liegt. Auf dem Dach liegt leider. Dann die Scherben deiner Jimmy Fallon Mug, die du gekauft hast, die der Zoll leider zerstört zerbrochen hat leider. Dann deine Plasmakugel, die du im Natural History Museum gekauft hast. Einfach mal rein. Warte, ganz dann gut. Die 15 M&M-Packungen, die du gekauft hast, im M&M-Store, kannst du rein. Ich wüsste ein paar Dinge. Das war echt, also Stefan ist ja manchmal echt ein unsympathisches Arschloch. Aber es gibt so Momente, da muss man ihn einfach lieb haben. Und für mich eine Situation, wo ich mir dachte, einfach, ach Stefan, war in Amerika, in New York, am Zoll, bei der kurz vor der Sicherheitskontrolle und Stefan völlig panisch, oh scheiße ey, oh ich habe so eine Plasmakugel dabei. Ey fuck, was ist ein Plasma? Ist es Strom? Ist es gefährlich? Kann man damit ein Flugzeug lahmlegen? Diese scheiß Drecks-Plasmakugeln, die du irgendwie bei 2 Watt an einen Stecker ansteckst und dann sind da so in so einem scheiß Gasvakuum so Drecksteile dabei. Also ich finde, und Stefan dachte allen Ernstes, wie so eine Plasmagranate, irgendwie so die mächtigste Gegenstand des Universums. Ich finde, Plasma klingt schon sehr gefährlich. So. Dann da habe ich im Hinterkopf die ganze Zeit gehabt, dass ich mir extra eine Zahnpastatube gekauft habe, weil man die große nicht mitnehmen kann im Handgepäck. Ich hätte aber jetzt eine fucking Plasmakugel im Handgepäck, die irgendwie auch einen Liter drin fassen könnte, Flüssigkeit theoretisch. Ich natürlich, keine Ahnung, Physik-Grundkurs, keine Ahnung, was Plasma ist. Ich bezweifle auch stark, dass da Plasma drin ist. Ja, aber es heißt halt Plasmakugel und ich hätte echt panische Angst, dass sie mir die einfach wegnehmen. haben sie nicht gemacht. Es war ein Vatertagsgeschenk, muss man dazu sagen. Ich habe dann, die Geschichte geht auch viel weiter. Natürlich war es kein Problem, ich konnte die mitnehmen. Ich habe mich übrigens, was man auch machen muss auf jeden Fall, wenn du zur Sicherheitskontrolle gehst und was abgibst, dein Koffer, dann direkt die Ohren zuhalten einfach und so in die stabile Seitenlage legen direkt schon. Gag, hat da jemand Gag in dem New Yorker Comedy Club? Den Gag haben wir importiert. Den Gag haben wir importiert aus den USA. Zollfrei. Ich finde es auch schön, was für einen Vollidioten du deinen Vater halten musst, dass er wirklich begeistert ist von so einer scheiß Plasma. Er ist Elektriker. Ich wusste nicht genau, was ist Plasma. Jedenfalls fasst man es an und dann kommen so Stromsachen. Dachte ich mir, okay, entweder das oder der Dinosaurier-Code, den man kaufen kann nebenan. Habe ich mich dafür entschieden. Und dann, Problem ist leider, ich habe das dann zu Hause gebracht, alles gut zum Vatertag, hey, cool, passt mal gut. Und dann ist leider passiert, dass du hast ja in den USA andere Anschlüsse für Steckdosen. Du hast einmal 230 Volt und einmal 130 oder so, keine Ahnung. Und jedenfalls verträgt das nicht deutsche Steckdosen einfach. Also jetzt angeschlossen, es ist instant also kaputt gegangen. Ein schwarzes Loch ist es entstanden. Instant, es fing an zu stinken, das Netzteil hat angefangen zu qualmen, eine Plasmakugel war im Arsch, das war der beste Vatertag. Das war echt der beste Vatertag seines Lebens, glaube ich einfach. Und er hat nur ein Kind. Er hat nur ein Kind, es hat eine Chance, einen Vatertag gut zu machen. Schenkt eine Plasmakugel, ist schon scheiße, glaube ich, das Gefühl. Mein Sohn schenkt mir eine Plasmakugel, er hat mich völlig aufgegeben anscheinend, macht's rein, pff, direkt kaputt. Wir waren, wo du dieses Plasmakugel gekauft hast, im Museum of Natural History in New York. Und da bin ich direkt zu den Kröten gegangen, zu den Fröschen und Kröten, weil ich die sehr spannend und sehr ekelhaft finde. Und da habe ich tatsächlich, also das habe ich bis heute noch nicht ganz verarbeitet, was ich da gesehen habe. Und zwar, es gibt so Frösche, so ganz plattgedrückte schwarze Frösche, die hauptsächlich auf Autobahnen leben, an den Rändern von Autobahnen. Nee, waren. Kleiner Fuchs unter uns. Nein, heute haben wir so eine ganz andere Humorfarbe, so eine nicht funktionierende einfach wahrscheinlich. Schlechte, schlechte Humorfarbe. Es gibt so schwarze, plattgedrückte Frösche, die heißen irgendwie Piu Piu oder Plupla oder Plupp oder irgendwie so Kram. Ich glaube Piu. Plattgedrückt war es ein Gag, weil die schon totgefahren sind, oder? Das war die erste Finte, jetzt rede ich ernst. Mein Gott. Und die sind halt... Wir haben halt die Beine eher so nach außen, anstatt nach unten. Weiß ich, zu mir ist es ein Gag, keine und fucking Ahnung. Nein, ey. Ist kein Gag. Und das Geile an denen ist, dass die wirklich in ihrem Körper Löcher haben. Die haben in ihrem Rücken... Ist es jetzt... Sorry. Es du ist hast, kein... Du bist nein, in so einer Humorspirale gefangen. Ist es nicht. Ich bin einfach... Ich fühle mich gerade wie bei... Mach nicht den Olympiafehler. Und täglich grüßt der Plattfrosch. Weil ich habe keine Ahnung. Ist es jetzt ein Gag? Bin ich noch in der Gagspirale? Ist es noch nein. Humor? Du hast jetzt Löcher innen drin. Ich kann dir nicht glauben auf diesem Bild. Der Schweizer Frosch. Nein, ich meine es wirklich ernst. Es gibt Frösche, die haben wirklich in ihrem Rücken einfach Löcher, wo... Und dann ejakulieren die irgendwie so einen Scheiß, Schleim Jesus und Christ. So Kram ist kein Witz. Und dann, das ist die unnahbarste nein, Geschichte. Nein, und dann, hör mal auf jetzt. Deswegen erzähle ich, was so abgefahren ist. Die haben wirklich so Löcher und Kuhlen in ihrem Rücken, so Wuppel. Also ekelhaft, mega ekelhaft, wie so ein Puzzle, wo man so Klötze reinstecken muss. Und dann kommt die Frau und sagt, what up, hebt ihren Rock, spritzt da irgendwie so einen Schleimscheiß raus. Er spritzt da auch seinen Schleimscheiß raus und dann läuft ihm das so über den Rücken, so nach dem klassischen Doggy-Style, läuft dem Typen das so über eine... Froggy-Style. Oh, ja. Jackpot. Und dann läuft ihm das so über den Rücken und dann bleibt diese ganze Suppe in diesen Löchern in seinem Rücken hängen und dann entwickeln sich wirklich in seinem Rücken die kleinen Babyfrösche. In seinem Rücken oder in ihrem Rücken? In ihrem Rücken, mein Gott. Ja. Und dann bleiben die da hängen und dann entwickeln sich wirklich wie so in so einem Schulbus. Einfach hat dieser Frosch dann so ganz viele kleine Frösche in seinem Rücken wirklich und dann irgendwann sagen die, ciao, mach's gut und hauen ab. Wie lange und leben die raus. Denn dann da? Also wie Kängurus, relativ lang oder... Ich weiß nicht, eine Woche vielleicht einfach so. Und die chillen da einfach. Ach so, ich dachte, die gründen dann auch da irgendwie so eine kleine Stadt auf dem Rücken. Ja, so eine kleine Kolonie. Ich glaube, die spielen viel Karten oder so, weil die halt so ein Stück auseinander sitzen. Es will sich so ein kleiner 7-Eleven und dann wird so ein kleiner Subway noch gebaut. Ja, genau. Und dann irgendwann Stadt. Kommt ein... verlassen die halt ihre Mutter dann und dann ziehen die in ihre eigene Welt. Aber Kängurus sind ein tolles Thema. Wusstest du, dass der Kängurubeutel sehr schleimig ist, dass er so... ich glaube, so ein nahrhafter Schleim. Das ist eher wie so ein Jacuzzi. Ja, habe ich schon mal. Ja, also so sehr eklig. So ein bisschen in die Fruchtblase noch, ne, quasi. Ist auch ein scheiß Konzept, Känguru. Irgendwie. Vor allem, was machst du, wenn das Kind nicht ausziehen will? Ja, aber auch hier wieder die Evolutionsfrage. Theorie. Die Evolutionsfrage. Teil 27. Wap, ba, ba, ba, ba. Verändert sich, Achtung. Während wir singen. Wap, ba, ba, ba, ba, ba. Achtung, Fehler schleichen sich gegebenenfalls ein. Darwin. Gott, ist er aber auch cool. Und dann, und zwar folgendes, also das Konzept Beutel ist ja jetzt schon mal nicht so, Beutlin, ja, ist ja jetzt schon mal nicht so toll. Warum sterben die nicht aus? Weil, oder warum haben es, wenn es so eine tolle Idee ist, Natur, wow, gute Idee, warum haben es dann nicht auch andere Tiere? Zum Beispiel Fledermäuse oder Kängurus. Oder warum hat nicht einfach jedes Wesen einfach so eine schöne Bauchtasche, wo sie einfach so ein bisschen so Kleingeld reintun können, ja, oder so gefangene Knochen oder so ein Kram? Ist eine gute Frage. Ist Känguru tatsächlich eines der wenigen Wesen, das sich nicht rückwärts bewegen kann? Das heißt, wenn sich das mal irgendwie dumm einmanövriert in so einen Parkplatz. Wie Aale tatsächlich. Deswegen gibt es Aalreusen. Richtig. Es gibt so eine Nationalhymne von irgendeinem Land, ich glaube Australien oder so, und da werden zwei Tiere erwähnt, deren Eigenschaft es ist, dass sie nicht sich rückwärts bewegen ich können. Schon sehr, da habe ich dann, das hast du mir schon mal erzählt, daraufhin habe ich dann gesagt, wow, einfach die Hymne fing an so, Australien, du bist die tolle Landschaft, wir lieben dich, Eishockey. Wir sind stolz auf unsere Freiheit, und wusstest du, dass es Tiere gibt, die nicht rückwärts laufen können? Ganz abgefahrene Geschichte, hat meine Oma von erzählt, aber gar kein Problem. Hey, jetzt kommt die zweite Strophe. Naja. Australien, wir sind frei und Demokratie. Und, aber es gibt auch so eine Fledermaus, die hat eine ganz irre Eigenschaft. Und Leute, glaubt es nicht. Falls ihr nicht wisst, was sich in Kängurubeuteln befasst, dann schaut mal in Strophe 7 nach, da könnt ihr vielleicht was entdecken. Ohne zu viel verraten zu wollen. Ist aber interessant, aber Nationalhymnen sind ja ein interessantes Thema, glaubst du? Nee, erzähl mal zu Ende die Geschichte. Ja, die werden als Sinnbild für Australien. Jetzt hast du mir erwischt. Das mache ich aber jetzt immer. Erzähl doch mal diese Plasma-Kugel-Geschichte weiter. Mal gucken, was da noch kommt. Die werden als Sinnbild für das australische Volk benutzt, weil sie sich nicht nach hinten bewegen können, sondern immer nur nach vorne oder stehen oder schlafen oder damit beschäftigt sein, ihren scheiß pubertierenden Kängurus. Oder einfach immer auf der Stelle bleiben. Ja. Einfach auch nicht so schön, Australien. Ist auch nicht seit so Jahren, was seit Jahren in den 80er Jahren, keine Ahnung. Was hat Australien hier erreicht? Keine Ahnung, keine Ahnung. Bestimmt viel, man kriegt es halt nur nicht mit, weil die halt alles auf ihrer Insel da haben. Auch nicht so schlecht. Wir haben in dem Museum auch einen großen Blechglobus gesehen. Sag nicht wir. Du bist da allein rumgelaufen. Nein, den haben wir zusammen gesehen. Hast du jemanden gesagt, stell mir auf, hinter mir herzulaufen. Geh jetzt mal einfach die Dinosaurier angucken. Weil du nur im ich komme dann gleich wieder, hol dich bei den Dinosauriern ab, guck dir den jetzt mal an. Stefan stand die ganze Zeit mit gekreuzten Armen und mit seinem Künstlerblick vor den Kuscheltieren im Shop. Und ich sagte, nein, Stefan, die echten Dinosaurier sind ja draußen, da ist ein riesiges Museum. Und Stefan, nee, ich will noch kurz zu den Smarties, ich will mir die Smarties noch kurz angucken. Stefan war komplett daneben in dem Museum. Ich war ein bisschen, ja, daneben. Wir haben ja vorher so einen Corn Dog gegessen, das bekam mir nicht. Corn Dog, oh Corn Dog, they are so good to me. Corn Dog, oh Corn Dogs, they are so good to me. They're good when they halt, they're good when they're red. They're good when they're hot. Nein, good when they're hot, they're good when they're cold. Good when they're fresh, good when they're old. Was nicht Corn stimmt, Dogs. Sie sind weder, ich bin mit diesem Lied in den Flieger gestiegen, ja, zum Corndog-Stand gerannt und gemerkt, es ist weder geil, wenn es kalt ist, noch wenn es nicht frisch ist. Und man muss sagen, ein Corndog ist einfach eine Beefy Roll. Wir Deutschen haben da einfach ein anderes abgelaufen. Wort dafür. Eine abgelaufene Beefy Roll. Sollte auch bei Dict CC eigentlich stehen. Abgelaufene Beefy Roll, Corndog. Ich fand, bei einem Corndog hat sich auch das erste Mal gezeigt, dass einer unserer Kollegen, ich sag jetzt nicht seinen Namen, unterbewusst schwellig rassistisch ist. Max. Weil wir haben diesen Corndog bestellt, Max, und wir haben schon den ganzen Flug dahin gesagt, Flo, oh, wir kaufen uns Corndogs. Und wir haben uns dann Corndogs gekauft und dann hat er gefragt, ja, Senf oder Ketchup? Und dann habe ich einfach gesagt, ja, so wie man die normal isst, so wie sie ein New Yorker essen würde. Und dann hat er gesagt, ja, just like that. Und dann haben wir die einfach so genommen und dann hat besagter Kollege, er hat dann gesagt so, ja, der hat bestimmt gesagt, dass man die so isst, damit er sich Senf spart. Ich dachte, what? Man muss dazu sagen, die beiden Verkäufer waren schwarz. Und da war für mich angeklungen, so geht's nicht, mein Freund. Dass du denen sofort einen jüdischen Ehrgeiz unterstellst, Geld zu sparen, nur weil die schwarz sind. Du hast ein bisschen, wo wir gerade bei dieser Rassismus-Ecke sind, du hast ein bisschen Shitstorm bekommen für deinen antisemitischen Gag. Ja. Wo ich mal, also man würde sagen, irgendwann die großen Antisemiten, Hitler, Himmli, die Tanur, ja, Florentin Will. Weil du hast einen Gag gemacht der bei McDonald's zum Eurovision Song Contest. Wo ich mir auch frage, es sind ein paar Fragen aufgekloppt in meinem Kopf. Ich kann es nicht mehr hören. Aber warum warst du... Die ganze... Wenn du einmal das Wort Uralgebirge sagst, verlasse ich den Raum. Ich meine es wirklich ernst. Nee, ich würde nur gerne fragen, warum du da warst. Ich war nicht vor Ort, tatsächlich, wie es viele internationale Beobachter auch schon festgestellt haben. Ich habe die Schlagzeilen gesehen, Du wurdest fotografiert vor Ort. Ihr müsst mir keine Links mehr schicken. Ich weiß, was die Presse über mich schreibt. Ich war nicht vor Ort. Ich habe es tatsächlich gesehen über ein Fernsehgerät. Ich bin gerade so lustig, wie der Satz, wenn das Wort Uralgebirge fällt, gehe ich raus, für Außenstehende wirken mag. Was ging da vorher? Okay. Nein, ich habe einen Gag gemacht und zwar, Deutschland hat Israel 12 Punkte gegeben und ich habe geschrieben, ja, Deutschland gibt Israel 12 Punkte, jetzt sind wir quitt. So, und dann ist es recht gut angekommen, aber es haben auch viele Leute sich beschwert, von wegen, weil hat einer hat geschrieben, ich kann es nicht mehr genau, aber irgendwie, wenn verschiedene Länder gegeneinander antreten, das Grauen ist immer mit dabei. Die Widerlichkeit ist immer mit dabei. Das fand ich schon ganz schön. Ich wurde schon als vieles bezeichnet, aber die Widerlichkeit. Also da ist Stefan. Oh nein, die Widerlichkeit ist auch dabei. Ich wollte schon so einen flippigen Kommentar schreiben, so, oh, die Widerlichkeit, kann ich das von meinem Tinder-Profil haben? Nee. Aber dann dachte ich mir, nee, ist noch beschissener eigentlich, meine ich. Und weiß ich nicht. Ist es ein ernstes Thema, weil es ist natürlich wieder so eine Humordiskussion, was darf Comedy und was nicht. Aber für mich ist immer so der Punkt, wenn ein Mensch denkt, dass folgende Aussage richtig ist. Wer über einen Witz über Thema X lacht, der lacht über Thema X. Wer denkt, dass diese Aussage richtig ist, da kann ich einfach nicht mehr helfen. So, das ist einfach falsch. Wir sind halt in einem sehr ernsten Metier. Ich kann nur sagen, es ist, wenn man über Humor spricht, ist so, als würde man auf dem Rücken eines Frosches Kinder zeugen. Ja, ich wollte ein bisschen auf den Anfang der Folge zurückkommen. Nee, aber es ist wirklich so, also das ist mir was mir häufiger auffällt. Der sagt so, man macht einen Witz über Vergewaltigung, jemand lacht drüber und Leute nehmen das so wahr, als würde man über Vergewaltigung lachen. Ja. Und das ist schlicht nicht wahr, weil die gesamte Idee eines Witzes ist, dass man eine Distanz herstellt. Man nimmt sich Elemente aus der Realität, nimmt die raus, führt sie auf eine Distanz und baut daraus einen Witz, über den man lachen kann. Die gesamte Idee des Konzeptes Humor und Witz ist es, dass eine Distanz herrscht, dass es nicht um das eigentliche Thema geht. Und dann kommen wieder so Sachen, dann machst du einen Hitler-Gag und dann schreiben Leute, Hitler hat so und so viele Leute vergast und hier und da. Das ist ja das Problem, als würden sie denken, man würde nicht wissen, was Hitler falsch gemacht hat, aber dabei macht man den Gag ja gerade, weil man weiß, dass es so furchtbar ist, was Hitler gemacht hat. Also das kann ich immer nicht verstehen. Hör auf, mich an den Kragen zu fassen, also die ganze Zeit mich gegen die Wand hier zu drücken. Mein Thema, das gesagt werden muss. Setz dich mal wieder hin jetzt. Es ist einfach was, das ist, da haben viele Leute einfach noch keine Ahnung. Naja gut, du hast das Thema angefangen, du musst ja nicht über Holocaust reden. Nee. Und dann, Leute, also da sieht man auch schon oft in Leute, die Scheiße schreiben an Punkt Y in ihrem Satz, tun das oft schon auch an einem anderen Punkt. Man sieht oft schon, dass Leute auf einer falschen Bahn... In der Twitter-Biografie zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder alle, die sich beschwert haben, haben nicht das Wort Holocaust benutzt, sondern das Wort Shoah. Also das jüdische Begriff für Holocaust oder großer Schlamassel. In einem Wort impliziert. Große Scheiße. Große Kacke. Das lief nicht gut. Nicht unsere beste Zeit. Nicht die beste. Aber, 6 Millionen aber zu so, 3 vielleicht. Aber auch so ein Wort zu benutzen, wo man so irgendwie ausdrücken will, man hat sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt als du. Genau. Ja. So dieses, man darf nicht die Sprache der Sieger der Geschichte benutzen, sondern die Opfer müssen auch gehört werden und man benutzt das Wort der Opfer der Geschichte, der Holocaust, ja schon ein bla bla bla, so ein ganzer Kram. Da ist viele kluge Gedanken Juden, dahinter. Man sagt Jüdinnen oder so ein Scheiß, Gender-Kacke da. Inuit und mehr, so ein Kram. Inuit, und da darf man, also da ist natürlich viel kluge Theorie dahinten und das ist alles nicht per se lächerlich, aber es ist schon so ein gewisser Sprech, wo man schon merkt, okay, da sind vielleicht auch andere Gedanken dahinter, als dass es wirklich ums Thema geht, sondern dass man sich vielleicht auch auf eine gewisse Art präsentieren möchte. Gut, du hast eine grenzpolitische Erfahrung gemacht. Ich war im Kino und es ist Folgendes passiert. Ich bin in einen relativ langweiligen Film gegangen, von dem ich wusste, eigentlich sollte der ziemlich gut werden, habe ich gehört. Ich weiß auch im Nachhinein nicht, wer mir das gesagt hat. Captain America Civil War, der neue große Marvel-Film. Das ist die Filmkritik-Rubrik? Nee, das ist die Filmkritik-Rubrik. Können wir machen, meinetwegen. Okay. Es wird nicht so ganz dazu. Ich wollte ein Medley. Ich dachte, wir machen jetzt Star Wars so lange, bis wir nicht mehr wissen, wie weitergeht. Und ich glaube, wir wären 12 Minuten lang gekommen bei Star Wars. Ich dachte, wir machen Medley von verschiedenen Kino-Hits. Ich bin in den Saal gekommen und dann standen da, waren also ganz speziell, eine Reihe war ganz speziell. Es waren ganz spezielle Sitze. Und dann habe ich vorher mal die Radiowerbung über dieses Kino gehört. wo diese Sitze beschrieben wurden, so ein Radiobeitrag. Und zwar sind das D-Motion oder D-Box-Seats, heißen die, glaube ich. So ganz abgefahrene Sitze, die so mit dem Film mitgehen und so ein Scheiß. Also wie so Simulatoren, die man auf Jahrmärkten hat. Und ich dachte mir, okay, wenn ich irgendwann mal in einem Kino so eine Scheiße mache, dann noch in diesem Film, der mit Sicherheit nicht so geil wird, wie Leute mir gesagt haben. Also bin ich ins Kino gegangen. Oh Mann. Willkommen, Stefan. Warte ab. Und dann habe ich mir tatsächlich doch für diesen Platz gesichert in einem so dieser Sitze. Und es war unfassbar geil einfach. Du kannst dann einstellen, die Stärke, mit denen du im Film mitgeschleudert wirst. Und es ist einfach so, es ist einfach, also ich sage euch Leute, Stufe 4 ist was für die Harten unter euch. Ganz im Ernst. Also von 20. Am Anfang von Captain America ist dann so direkt eine Kampfszene, weil es einfach die ganze Zeit Action, was einen ein bisschen wahnsinnig macht. Ich dachte mir, komm, ich gehe all in, Stufe 4, und wurde dann in der ersten Szene direkt so einfach nach vorne geworfen. Popcorn war weg einfach. Es war einfach großartig, weil du hast es nicht genau im Blick, du hast es auch noch nie, das ist eine ganz seltsame Situation, in der du dich gerade befindest einfach. So, du kämpfst ein bisschen um Überleben mit diesem Sitz und du bist im Kino, wo du die ganze Zeit einfach nur da, normalerweise sitzt und versuchst irgendwie bequem zu sitzen. Keine Chance einfach. Und ich dachte mir, der kann sich einfach ein bisschen nach vorne bewegen, ein bisschen zurückbewegen. Nein, er kann auch wirklich sich doch links und rechts und der rastet einfach komplett sich aus. Umdrehen auch. Sich ja, überschlagen. Wahnsinn. Und was wirklich lustig wird dann irgendwann, ist der Gedanke daran, wenn du jemanden dir vorstellst in so einem Ding, dann hast du so eine 3D-Brille im Kopf, aufgerissenen Mund, yeah, geil, aber so guckst du keinen Film. Die meiste Zeit guckt man einfach nur mit seinem Popcorn und seinen Nachos, der Cola in der Hand, guckt man so relativ gelangweilt und lockerlässig den Film, ja. Aber du wirst ja die ganze Zeit rumgerissen, rumschütteln und so. Und das ist einfach eine wirklich lustige Situation. Was auch dazu führt, wenn du halt am Anfang, der Film hat irgendwie so ganz viele Spielorte, dann ist er in Bulgarien und Berlin und so ein Scheiß. Und dann kommt am Anfang halt immer der typische Establisher über die Stadt. Das heißt, so ein Helikopter schwebt über die Stadt und dann wird der Name eingeblendet oben irgendwie, ich weiß nicht, Berlin, Germany und so ein Scheiß. Und dann dachte ich mir, okay, geil, wenn er sich nur auf die Action-Szenen konzentriert, aber nein, auch solche, einfach so ein Schwenk macht er halt mit, indem er einfach von unten links nach oben rechts geht. Einfach so Szenen, wo man denkt, Alter, gib uns mal kurz einfach einen Moment. Dann schwenkt er einen so mit einfach. Das war echt geil. Das war echt. Ich stelle mir das Kino vor, wo wirklich 300 Leute komplett entspannt und ruhig da sitzen. Nur Stefan, Gott, krass. Die ganze Reihe, Reihe war frei. Nur ich saß in diesem bescheuerten D-Box-Seat. Natürlich. Und es war wirklich lustig einfach. Aber bewegen sich die Schüler auch, wenn niemand drauf sitzt? Mega unangenehm. Nee, wenn niemand drauf sitzt, nein. Okay. Die werden dann aktiviert erst. Ich habe natürlich... Du warst alleine im Kino? Neben dem Kumpel tatsächlich, der war auch. Ja, das in der letzten Reihe. In der letzten Reihe, ja. Hat's halt irgendwann den Raum verlassen. Hatte keine Lust darauf. Und ich dachte erst, gut, ich hole mir einfach für die Loge Tickets und gehe dann runter zu den Dingern und setze mich dann da drauf. Und dann werde ich da rumgeworfen. Ging aber nicht, weil du musst die erst aktivieren. Du musst erst bezahlen für die Sitze und dann werden die aktiviert. Moment, das heißt, du bist dann nochmal rausgegangen und hast dir noch eine Karte gekauft? Nee, ich habe die upgegradet. Okay. Was ist denn die Loge im Kino? Oben. Parkett, Parkett und Loge. Ein zweistöckiger Kino? Nö. Einfach der letzte Teil des Saals. Ich weiß auch nicht, warum man das Loge nennt. Das ist eigentlich ein falscher Gebrauch des Wortes. Mezzanine heißt das eigentlich. Nee, das ist oben. Das ist die zweite Etage. Aber stimmt, du bist schon, komplett, kann schon sein, bist komplett das Loge woanders. Heißt, ne? Sandwich nennt man das, glaube ich. Photosynthese, glaube ich. Ja. Ja. Heute Morgen haben wir beide in der Hashtag-Konferenz den exakt gleichen Gag gemacht. Das war echt ein Moment. Wort, was man nicht aussprechen kann. Das war, was man schlecht schreiben kann. Was man schlecht schreiben kann, wo man nicht weiß, wie geschrieben wird. Wir haben beide gleichzeitig Rhythmus gesagt. Ja. Einfach so, aber komplett gleichzeitig so. Wir werden einfach wir morphen zu einer Person. Es ist wirklich gruselig. Ich glaube aber, dass wir mittlerweile, dass wir das gar nicht gleichzeitig sagen, sondern wenn der andere nur Luft holt und so der erste Laut nur rauskommt, wir sofort verarbeiten und großen Reflex haben und einfach das gleiche hinterherhauen. Das ist ja so gut darin geworden, die Pointen des anderen zu erkennen. So ein paar Sekunden nachzuschieben. Und deswegen können wir uns so gut synchronisieren. Sicherchen. Merkst du, ey, das ist unglaublich. Krass, ja, das ist unglaublich. Krass, das ist unglaublich. Das ist ganz heftig. Comedy, wir machen was mit Spaß und Freude und Lachen. Lachgarantie. Hab ich nie gesagt. So, ich greife jetzt mal zu. Weißt du was, letzte Woche haben wir zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte des Pufos, sagt niemals Pufo einfach, haben wir zum ersten Mal nicht geschnitten. Gar nicht. Also wir haben nicht mal, gar nicht. Wir haben nicht mal eine Szene rausgenommen. Nicht mal ein kleines bisschen. Und ich fand es mega angenehm, weil ich musste dann halt einfach nicht eine Stunde da sitzen und an der Folge rumdoktern, bis sie und dann die Worte verschieben, damit es irgendein Gag raus wird und so ein Scheiß. Und das fand ich echt angenehm, deswegen sollten wir es eigentlich jetzt immer machen. Aber dann habt ihr auch mal so Situationen wie jetzt, wo wir einfach dann so ein bisschen Luft holen mal zwischendurch und mal überlegen, gut, wo kann es gleich humortechnisch hingehen? Aber da müsst ihr dann durch. Was habe ich noch hier? Kinositze abgehakt. Wir wollten über Angst sprechen eigentlich heute, ne? Wir wollten das große Thema Angst machen. Jetzt reden Angst wir schon sehr lange über andere Dinge. Oh, ich finde, Angst schwebt immer so als Unterthema mit eigentlich. Was sagen Sie gleich? Kommen Sie gleich mit der Scheren-Story? Diese Angst, die man als Hörer hat? Nein, ich rede nicht mehr davon. Ich mach die Scherenbewegung. Nee, wir wollten eigentlich über Angst sprechen, weil ich einen Artikel heute gefunden habe, den ich noch nicht gelesen habe, weil ich dachte, das machen wir einfach, diese Experience erleben wir einfach zusammen. Wow. Dieses Abenteuer. Die Erstlesung dieses fantastischen Abenteuer Artikels. Eines Artikels erleben wir zusammen. Der Artikel 150 Dinge, nehmt euch in Acht. Diese Folge dauert noch 18 Stunden. 150 Dinge, vor denen die schlauesten Menschen der Welt Angst haben. Und das finde ich wirklich interessant. Aber das ist ja tatsächlich mein Lieblings-Loriot-Sketch, ist ja der Sketch, wo bei dieser Lesung und dann dieser Dichter seine Sachen vorliest und er sagt dann, ja, ich lese heute 38 Gedichte, 4 Aphorismen und halt so wahnsinnig viel einfach die Vorstellung, 38 Gedichte nacheinander zu hören und diese Bewegung, die durch den Raum geht, wenn man sagt, ja, ich lese heute Abend 38 Gedichte und alle so, oh nein, 38. Oh nö. Oh Gott. Ich finde auch, eine konkrete Zahl zu wissen vorher. Will man nicht hören. Will man nicht. Hat man schon mal, wenn man genau weiß, du musst das, um jetzt oben nach oben zu gelangen, musst du in diesem Gebäude 138 Treppenstufen gehen. Das willst du nicht hören. Ja, auch was Angenehmes, so wie dieses Eis besteht aus 87 Lecken. Leckeren? Ja. Schleckbewegungen. Das will man nicht hören. Das ist einfach zu rational. Man kann es ja nicht mehr genießen. Ja, in New York, wo überall zuerst größer noch als der Preis die Kalorien geschrieben waren. Ja, das war ganz unangenehm. Will man auch nicht hören. Wo Stefan mal versucht hat, die Kalorien zu zahlen. Ja, dachte, großer Erfolg. Das waren meine großen Momente. Wie ich mit meinem Labello auf Preise jetzt einfach auf Produkte gezeigt habe. Und dann, hey, gib mir einfach mal einen Smoothie. Red Berry Smoothie. Ach Mann, ich bin so ein uncooler Typ einfach. Red Berry. Scheiße, Alter. Red Berry ist okay. Das warum laufe ich nicht mit dem Bier durch die Gegend? Das ist ein und an meiner Zigarette nuckel ich dabei. Warum sage ich Wörter wie nuckeln? Ich bin der uncoolste Typ der Welt einfach. Warum machst du mich nicht mal ein bisschen cooler? Sorry für die Frage. Ja, hau mal raus. Also, 470 Ängste von den erfolgreichsten Menschen der Welt. Wir haben einen sehr lustigen. Ich würde sagen, hau erstmal die ersten 306 raus und dann gucken wir weiter, wie es funktioniert. Wir gucken mal, wie es ankommt an der Reaktion der Leute. Hier ist einer sehr lustig. Nicht so viel, ich fahre Motorrad ohne Helm. J. Craig Venter, Genomwissenschaftler. Wow, ich weiß nicht mehr, was ein Genom ist. Wie ein Gen. Gen. Nee. Wie das Gen. Ja, sowas Ähnliches, glaube ich. Das schneide ich raus. Dass wir aufhören werden zu sterben. Wow. Interessant. Ich glaube, es ist eine Welt, in der man nicht stirbt. Ja, forever young, we I want to be, away. I don't want to be forever young. Hey, Macarena. Und wollen wir in einer solchen Welt leben? Ich glaube nicht. Männer, Helen Fischer, Biologie-Anthropologin. Männer sind ihre größte Angst? Mhm. Die tiefgreifende Arroganz der Menschheit, dass Technologie die Demokratie bedroht, gegenseitige Zerstörung. Okay, hier haben wir ein bisschen monothematisch sind wir hier. Ist das für mich, sind das gute Themen für einen geckigen Schlamassel-Podcast, wie wir es sind? Dass wir uns so viele Sorgen machen. Stark miteinander. Pärchenbildung. Das ist einfach so ein Das ist eine Gefahr, Pärchenbildung. Ja. Ich glaube einfach, das war einfach so ein Opfer, der keine Frau abbekommt. Der einfach sagt, ja, in diesem Artikel zeige ich es denen. Ja, der gesehen hat, es gibt 7.827.031 Menschen auf der Welt. Das ist eine ungerade Zahl. Wenn jetzt alle Pärchen haben, muss einer übrig bleiben. Aber wahrscheinlich ich. Ich war vor ein paar Tagen echt sauer und war kurz davor, Apple zu schreiben. Hatte ich dir schon mal erzählt. Und zwar die Kopfhörer, die man in dem Film Hör hat, die sind einfach das Perfekteste, was ich mir vorstellen kann. Dass du morgens zwei Wireless-Kopfhörer in deinen Kopf steckst einfach, der dir sagt, schönen guten Morgen. Was soll ich sagen? Wie das Wetter wird? Was soll ich jetzt sagen? Was soll ich machen? Sag, gib mir was zu tun. Total nervös. Was soll ich sagen? Ich habe auch nicht gut geschlafen und ich habe nicht vorbereitet. Du hast mich nicht so richtig aufgeladen. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Blackout. Okay. Einfach. Tu einfach was. Wer fängt an? Wer sagt zuerst was? Das passiert mir nie. Aber ja, und dann dass man sagt, ja, wie wird das Wetter heute? Und dann sagt es einem das. Ich habe keinen nicht den blassen Schimmer. Allein, was soll ich anziehen? Sag mir, was ich anziehen soll. Ja, zieh doch einfach die Übergangsjacke an. Heute wird es genau 12 Grad. Ab 16 Grad trägt man kurze Hosen und solche Regeln einfach, an die man sich halten kann. Aber irgendwann, nachdem du das einen Monat benutzt, merkst du, dass es gar keine Computerstimme ist. Sondern einfach Florentin, der mich verarscht. Oder einfach so ein Typ in Indien, der irgendwie am Telefon sitzt und dich dann irgendwie durch Masturbationen erzählt hat. Ja, also Siri kann ja auch schon viele Fragen beantworten. Wenn du einfach zwei Bluetooth-Kopfhörer in deinem Ohren stecken hast, die... Warum willst du mal zwei haben? Das verstehe ich nicht. Stereo-Sound. Du hörst doch auch mit zwei Ohren. Du hörst den ganzen Tag nicht. Warum hat die Natur zwei Ohren gegeben? Ja, damit du einen Kopfhörer tragen kannst und ansonsten noch die Ampelhupen hörst. Ja, du kannst ja auch Transparency-Mode anmachen, dass du es hörst. Ich habe mir schon die Modes überlegt. Dass die Kopfhörer gleichzeitig aufnehmen und das dann einspielen in dein Ohr, was ja, sie aufnehmen. Ja, ein Hörgerät. Damit die Menschen so funktioniert also ein Hörgerät. Es gibt auch... Ein Hörgerät, verstehst du? Wegen dem Film Hör? Wow, geil! Es gibt auch mittlerweile jetzt so Kopfhörer, die simultan übersetzen, was der andere gegenüber dir sagt. Die können bislang aber nur Italienisch, Französisch und Englisch. Das heißt, wenn beide einen Kopfhörer im Ohr haben, können die miteinander sprechen, obwohl die nicht gleiche Sprache sprechen. Aber das klappt doch nicht. Doch, es gibt ein Video davon. Es klappt doch nicht mal, dass Siri versteht hier einmal Spandau und die sagt, ja, wo wollen Sie Spaghetti bestellen? So, das kann doch nicht funktionieren, dass jemand mir gegenüber irgendwas erzählt und es funktioniert. Ja, wenn es übersetzt wie Bing auf Twitter, dann glaube ich, hat man massive, dann könnte der dritte Weltkrieg demnächst austreten. Wenn irgendwie Putin mit Merkel spricht und sie sagt, in dem Ossi-Deutsch, ja, wie geht's denn? Oh Gott! Oh mein Gott! Wow! Die Dialekte! Angela Oh Gott! Ja, was ist denn dein, mach mal deine Angela Merkel-Impression gerade. Ja, wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Servus, Christi. Ja, servus. Ja, wenn ihr dann sagt, mit ihrer typischen Angela Merkel-Stimme, wie geht's Ihnen? Hallo. Hallo, ich bin Angela Hallo. Merkel. Hallo, wie geht's Ihnen? Warum sind Sie denn schon so früh da? Und dann sagt Putin dann zurück irgendwie sowas wie, weil er hört. Wir wollen mit ihnen Krieg führen. Auf Deutsch hat es. Ach ja, es funktioniert. Ja, ihr könnt euch den Bit schon vorstellen. Den Gag ja denken. Und dann übersetzt es falsch, weil es ja, Bing benutzt. Ja, dann passiert der dritte Weltkrieg auf einen dummen Zufall. Und bla bla bla bla bla. Mach nochmal deinen Trump. Ja, I am Donald J. Trump. I'm the Republican candidate. And I'm working on this impression since I was in New York. And then there was like people in the subway were listening to me with doing my Donald J. Trump impression. It's not called and they J. were just Trump. Shaking with their heads and just saying, shut the fuck up, you German idiot. But I'm still Donald J. Trump. So who are they talking to? I mean, I'm not a German idiot. My ancestors were German. So, all die ganze Zeit. Ja, ich verstehe es. Gut. Wow. Zwei der grottenschlechtesten Imitationen der Welt heute. Aber ist im das Podcast nicht auch lustig? 59. Aber sehr schlecht zu Du kannst nicht für 20 Sekunden Bit machen und dann fragen, wäre das nicht eine lustige Idee, eine komplett schlechte Imitation machen? So funktioniert es nicht. So funktioniert Comedy nicht, meinst du? Nee. Ja. Nee, was ich aber übernommen habe aus Amerika, wo wir gerade bei Amerika waren, ist dieser Entschuldigungswahn. Ich bin immer noch in dem Modus, dass ich mich für jeden Scheiß entschuldige. Ja. Und mittlerweile nimmt das absurde Züge an, weil eine Entschuldigung ist ja eigentlich scheiße. Ne? Entschuldigung ist ja, wirft man ja der Entschuldigung immer so vor, dass man sagt, man entschuldigt sich, anstatt was zu tun. Dass man einfach sagt, oh, das hat mich betrogen. Ja, Entschuldigung, anstatt dass man irgendwie dann was macht, um es besser zu machen. Und das kenne ich sehr gut. Und heute hatten wir schön Mittagspause, gab es schön Hahn. Ja, habe ich mir schön Hahn auf meinen Teller gewuchtet, einfach drei, vier Hähne. Wie man in Köln sagt. Hahn. Ein Hahn. Und dann ist ein Stück auf den Boden gefallen. Und habe ich gesehen, wie ein Stück auf den Boden gefallen. Habe ich nur gesagt, oh, Entschuldigung. Und bin gegangen. Und bin einfach gegangen einfach. Bin raufverlassen. Und dann stehe ich draußen und denke mir, oh Moment mal, ganz was kurz. War das denn gerade? Crazy. Also, oh, sorry, macht nichts und geht einfach so. Beim also, Stück hast du dich entschuldigt, aber. Beim Boden, glaube ich. Ich habe mich beim Boden instinktiv mit oh, Entschuldigung, und bin gegangen. Habe sie nicht aufgehoben. Ich glaube, das nimmt ganz absurde Züge an durch dieses konstante Entschuldigen. Ich entschuldige mich auch aber auf Englisch die ganze Zeit noch, wenn ich durch die U-Bahn laufe. Und dann, I'm sorry. Was mache ich? Wollte ich auch heute kurz sagen. Ich habe heute zum ersten Mal seit langem wieder Kontaktlinsen drin und keine Brille auf. Und daraufhin kam heute unsere Kostümdame dann zu mir und hat gesagt, wow, das ist viel besser aus ohne Brille, mit Kontaktlinsen. Und ich auch denke, fuck you. Ich trage seit 2 Jahren jetzt diese scheiß Brille. mir jetzt zu sagen, dass ich ohne Brille besser aussehe, ist der falscheste Zeitpunkt. Ich habe es schon verbessert an mir. Und du nicht Dinge sagen, nachdem man sie schon verbessert hat. Das ist der falscheste Zeitpunkt. Wenn man sie falsch macht, weise mich darauf hin, dass ich gerade Senf am Mund habe. Aber ich habe auch bin auch zu den Maskendamen gegangen. Es waren 2 Maskendamen. Und eine hatte plötzlich kurze Haare. Die trägt normalerweise lange Haare und hat jetzt kurze Haare. Wir haben uns lange nicht gesehen. Und sie hat mich so angeguckt, so, ah, new me. Und ich also, ah, kurze Haare, okay, cool. Ah, ist Pferdeschwanz oder kurze Haare? Hat sie sich umgedreht und, ah, okay, kurze Haare, ja, steht hier, schön. Und sie dann so, nee, ist eine Perücke. Die Perücke abgenommen, hatte immer noch lange Haare. So. Und da kann ich mir auch schon ein bisschen das dumm ist das Problem, vor, ehrlich gesagt. Du erkennst schon etwas, aber dann haben sie sich nur verarscht. Das ist so next Level Sexism. Ja, vor allem, ich weiß nicht, dann dachten sie eigentlich, dass das Kompliment vielleicht ironisch war, weil man mit einer Perücke nicht so gut aussieht. Aber ich meine, die sind auf anderen Seite professionelle Maskenbilder, die wissen, wie man Perücken baut. Also, es war eine Kannst ganz du Komplimente Situation machen? Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Gar nicht. Es ist immer nur so eine Mischung. Ich mache, glaube ich, Komplimente wie so ein 68-jähriger Herr. Also sehr so, oh, siehst du aus, als hättest du gestern das Abi gemacht. Ja, mein Problem ist ein bisschen, dass ich mir manchmal zu gut merken kann, welche Komplimente ich Menschen schon gegeben habe und ich ihnen dann eigentlich nicht nochmal sage. Sodass ich, wenn ich einmal sagen kann, hey, du bist echt lustig, nie wieder erwähnen werde, dass die Person lustig ist, weil ich einfach denke, die weiß das schon. Oder wenn ich irgendjemandem sage, aber ey, alle Menschen gut haben ein schlechteres Gedächtnis. Ja, tatsächlich. Und man will ja auch Komplimente häufiger hören. Also jetzt nicht aus narzisstischer Menschen sind scheiße Art, sondern es ist ja auch ein gutes Gefühl. Man will häufiger hören. Man will bestenfalls jeden Tag hören, dass man gut aussieht. Und fällt mir gerade gar nicht aber ein. Aber ich denke mir immer so, ach, habe ich eigentlich schon gesagt. So. Hast du zu mir schon mal gesagt, dass ich lustig bin? Nein. War noch nie vonnöten. Mittlerweile regnet es draußen gegen das Fenster, wo ja, wir mal, die ganze Fenster Zeit melancholisch auf. Rausschauen. Ich würde ganz gern die Atmosphäre reinlassen. Och nee, komm. Und tatsächlich habe ich ein cooles, ein ernst gemeintes neues Feature, das ich entdeckt habe. Und zwar ist es ja immer das Problem, wo findet man neue Musik? Und Spotify hat jetzt ein neues Feature, dass sie dir auch bei, selbst haben sie wahrscheinlich schon ewig und ich habe es ja selbst bemerkt, dass sie bei selbst angelegten Playlists immer darunter deine neue Kategorie öffnen, so basierend auf dieser Playlist neue Sachen. Und das ist mega gut, weil du ja schon so meine absoluten Lieblingssongs, so die besten Songs ever in einer Playlist und die finden, und die sind echt gut. Du findest dann echt gute neue Songs, die da auch ungefähr reinpassen. Echt jetzt? Bei mir ist, ist wirklich gut. Ich benutze immer dieses Hits der Woche. Basierend auf meinem Geschmack. Stefans Mix der Woche. Ich weiß. Alter, was habe ich für einen scheiß Geschmack? Ja, denke ich mir auch mal so, was muss Spotify von mir denken? So, man schämt sich auch dafür. Nur Musical-Songs, sehr viel Stravinsky und ja, sowas. Ja, und eben, was jetzt bei mir auch kam, irgendwie, dass sie mir so vorschlagen, so Regensachen, so Regenatmosphäre und so. Weil ich habe tatsächlich auch eine Playlist nur mit Regen und die haben mir auch vorgeschlagen, so der neueste Scheiß auf dem Regenmarkt. So, Alter, das musst du hören, ey, Regen an Fenster 28. Was sind die, was ist, genau, was wird denn irgendwie in Folge 39 noch neu gemacht? Ja, weil ich denke mir, wir haben jetzt noch krasseren Regen. Ja. Tsunami. Irgendwann wird es auch krass. Wir müssen nur schreiende Leute eigentlich. Fliehende, schreiende Leute. Und ich denke mir auch so, weil, Alter, in 2 Wochen kommt das neue Album raus. Ey, Rain Nummer 68. Alter, ich freue mich so. Wow, das wird so krass. Die größten Rain-Hits. Sie haben sich irgendwie jetzt neu ausgerichtet. Ultimative haben sie gesagt, Chartshow, die größten Rain-Hits. Ja, es gibt viele Live-Sachen sind drauf, aber auch ein paar Studio-Versionen, ein paar Instrumental und solche Sachen. Habe ich lange an einem Tweet gearbeitet, ob man da was machen kann. Irgendwie so der neueste Scheiß oder so, aber nichts eingefallen. Ja, aber Spotify ist ganz interessant. Ich habe da auch hingeschrieben, weil ich diese Idee gut fand. Keine Hobbys, kein Privatleben, Stefan! Schreibt Mails an Unternehmen, um sie zu nerven. Und dann haben die diese Community, wo man halt Ideen reinschreiben kann. Und dann werden die in der Community halt diskutiert und dann kommen Moderatoren und die besten Ideen werden halt an Spotify herangetragen. Geiles Prinzip eigentlich. Und da habe ich halt vorgeschlagen, dass man hört, was Leute gerade in deiner Umgebung hören. Und dann kannst du quasi mit Leuten connecten, die in deiner Umgebung sind, in der Mittelbahn. Und du siehst quasi, okay, das Mädchen vor mir in der U-Bahn hört gerade Musik. Vielleicht Spotify, vielleicht hat sie das Feature aktiviert. Ja, du aktiviert. Kannst dann einfach mega creepy sagen, ja, Avril Lavigne finde ich auch gut. What? Woher weißt du, dass du... Nee, sie muss es woher ja weißt du, dass ich... Sie muss es ja auch weg. Eingestellt haben. Deswegen. Ist aber trotzdem ein bisschen creepy. Ich finde es aber ganz schön geil, dass du halt in Leute, einfach hörst, was gerade Leute in deiner Umgebung hören. Und dann im Idealfall, wenn ihr den gleichen Geschmack habt, dann irgendwie so eine Chatfunktion entsteht, wo man dann schreiben kann oder so. Finde ich ganz geil, weil jeder hört noch für sich selber Musik. Warum nicht mal das teilen? Warum in der U... Ich will sehen, wenn der Typ in der U-Bahn tanzt, wozu der gerade tanzt. Mhm. Und das ist ganz cool, glaube ich. Warum er keine Hose anhat. Und dann habe ich das vorgeschlagen und dann haben die gesagt, ja, ihr Thema wurde schon 80 Mal vorgeschlagen, wir haben es einfach gelöscht. Das war leider der Outcome. Keine dessen. Liebe für Stefan Titze, keine Möglichkeit, Leute kennen. Aber Anerkennung. Schlag mal bitte vor, dass sie in der Mobile-Variante auch den Text einblenden lassen können. In der Desktop-Variante kannst du den Text, Text von kann Songs man jetzt einzeigen. Tatsächlich. Wirklich? Und zwar vom neuen... Mobile? Warte mal, können wir hier eigentlich Musik jetzt abspielen im Hintergrund? Nee, ne? Darf man nicht. Doch, klar. Weil man kann jetzt, der neue Justin Timberlake-Hit zum Beispiel, muss ich mich kurz outen, ist ganz geil, finde ich hab ganz cool. Hab ich noch cool. nicht gehört. Der hat auch beim Eurovision Song Contest dann diese Halftime-Show gemacht. Da war ich nicht da. Was aber tatsächlich ganz krass war, weil der halt als Ami einfach komplett Europa gezeigt hat, wie man richtig Musik macht. Zum einen richtig Show macht, zum zweiten. Und einfach, dass diese geile Bühne im Hintergrund nicht nur als Projektionsfläche für so dumme, kitschige Wölfe oder Pflanzen und so dienen, sondern einfach auch ganz cool aussehen können. Was meine Theorie auch ist, je schwächer die Demokratie in einem Land, desto kitschiger und trashiger ist die Performance beim Eurovision Song Contest. Ja. Ich glaube, man kann auch die politische Zukunft eines Landes abhängig machen an der Performance. Weißrussland, die krasseste Diktatur in Europa, hat dieses Jahr den Vogel abgeschossen, hat einfach so einen Wolf animiert, der die ganze Zeit da rumgelaufen ist. Das ist das hässlichste, kitschigste der Welt. Aber wie fandest denn du als Humorexperte die komödiantische Einlage im ESC, diesen Song, der sozusagen den klischeehaften ESC-Gewinnersong auf die Schippe genommen hat? Hast du den gesehen? Nee. So dieses Love, Love, Peace, Peace. Ach so, ja. Fand ich echt lustig, hat mir gut gefallen. Also war ein guter Einwurf. Ja, ich find's auch generell ganz lustig dieses Jahr eigentlich. Aber die Show war halt, also ganz im Ernst, es ist eine coole Veranstaltung, bleib ich dabei. Also aus Showperspektive, weil es einfach eine wahnsinnig große, teure Veranstaltung ist. Die sind in den meisten Teilen geil, weil die einfach nur zu dem Zweck da sind, dich zu unterhalten. Aber es tut halt kein Land was dafür, außer das Gastgeberland, was dafür zu tun. Und es hat schon so ein bisschen so ein Zusammengehörigkeitsgefühl von Europa irgendwie so. Das finde ich schon ganz gut. Dann schaut man in die ganzen Hauptstädte rein und sowas. Du kannst jetzt hier Behind the Lyrics machen. So. Massive GEMA-Probleme momentan. Ja. Aber ich habe mir überlegt, wie wäre es denn eigentlich, meine neue Idee, mein großer Pitch, ESC, nur nicht Popmusik, sondern Comedy. Ui. Ich will mal so einen Belarus-Typen. Auf Weißrussisch. 60-minütigen Rant über die Verhältnisse in Belarus hören. So, oh, kennt ihr das, wenn ihr frühstücken wollt, dann kommt ein Bär durch die Tür und ich sag, Leute, ich habe keinen Honig mehr. Was bei uns ja auch in Amerika, wir waren in manchen Shows, ein bisschen problematisch war, weil wir waren oft die Mehrheit im Publikum. Und wenn die Mehrheit deutsch ist, ist natürlich schon ein Problem für die Talkshow-Hosts. Generell für eine Humorshow. Aber es ist auch ein Problem, wenn die halt dann irgendwie so innenpolitische Sachen besprechen und die Mehrheit des Publikums einfach nicht lacht, aber die andere Hälfte dafür umso stärker, weil es Amerikaner sind. Das fällt schon auf. Auf jeden Fall. Würdest du dich bereit erklären, Deutschland zu vertreten beim ESC ES Comedy? Heißt auch ESC, das ist problematisch. Eurovision Song Comedy. Sind super Comedy. Heißt das dann? Ja. Aber wahrscheinlich würde mich der NDR da nominieren und dann würden Leute sagen, nee, der hat schon mal antisemitische Tweets geschrieben und so. Und dann würden die sagen, den können wir nicht aufstellen. Kennt man. Alles klar. Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Erstmal auf nächste Woche. Auf nächste Woche, wenn es wieder heißt. Das. Podcast. UFO. Wir hören das Podcast UFO Woche für Woche und es wird einfach nicht besser. Amen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Wir sagen tschüss, das war Stefan. Und Florentin. Bis nächste Woche. Ciao, Ibaui. Tschüss. Wir heben ab. Wir wollten einen Schneid machen, aber haben wir doch nicht geschafft.